ist ziemlich krank. In seinem Zimmer angelangt, uriniert alt und verbrannt, dann setze ich bis mehr auf die Luft und tut dazu ein Faktum so. Er macht sich ein Bierchen auf, er trinkt auf Ex und rillt dann auf, jetzt will er in ein Bildchen weiß und ruft dann, ich muss mal scheißen. Opa Frank ist ziemlich krank. Ein Scheißhaus macht er voll daneben und tut Scheiße an die Wände kleben. Er kann den Finger, schreit ihn an. Was soll denn das, so alter Mann? Der Opa sagt, hast du eine Macke? Mach kein Stress, wegen etwas Kacke. Der kranke Finger schrieb zu Krise und schiebt Opa nach draußen auf die Wiese. Dann sagt er, ich sag den Chef Bescheid, der bringt dich in die Irrenzeit. Dann geht er in das Haus hinein und lässt den Opa ganz allein. Doch der Opa rollt allein davon und singt dir seinen Lieblingssong. Opa Frank, Opa Frank, Opa Frank, Opa Frank ist ziemlich krank. Opa Frank, Opa Frank, Opa Frank, Opa Frank ist ziemlich krank.